Und die Menschen gehen zugrunde, weil sie nur noch existieren. Die Herzen in den Händen haben das Wichtigste verloren oder werden es verlieren. Und ich stehe hier dazwischen, warte auf den nächsten Bus. Doch der fährt an mir vorbei, weil er mich nicht sehen kann, weil ich viel zu laut schrei. Ich steh da und schrei nach mehr Liebe, doch davon gibt's hier nicht mehr viel. Und ich schreie nach mehr Wärme, denn du stehst neben mir. Und trotzdem in weiter Ferne, und ich verliere mich in deiner Zeit. Die Uhr tickt in jedem Jahr ein bisschen mehr. Ich verliere mich in jeder Minute hier. Mit dir verliere ich mich. Was will ich denn dann noch hier? Und ich hoffe, das ist alles nur ein schlechter Traum. Und ich hoffe, das ist alles nur ein schlechter Traum. Wahrscheinlich bin ich hier geboren, obwohl ich nicht hierher gehöre. Ich laufe hier neben so vielen auf irgendeiner Suche. Kein Gehör. Und selbst der Gott meiner Gitarre stimmt mich doch irgendwie hier ein. Sie ist die einzige, die ich je hatte, doch wird wohl auch nicht ewig schreien. Sie engt mich zu sehr ein. Ich schreie meine stumpfen Lieder in einen großen leeren Saal. Das tue ich hier hin und wieder, denn es ist so wunderschön. Doch auch ne verdammt große Qual, denn auch ich gehe zugrunde, weil ich nur noch existiere. Mein Herz in euren Händen, das Wichtigste verloren, weil ich mich neben euch verliere. Und ich hoffe, das ist alles nur ein schlechter Traum. Und ich hoffe, das ist alles nur ein schlechter Traum.